Fremder im eigenen Land. Das Hörspiel. Zweiter Teil. Hallo, ich bin der David. Ich bin vor kurzem mit meinem Kumpel Jürgen in die Uckermark gefahren, weil wir einfach mal sehen wollten, ob es sich in der sogenannten Toskana Deutschlands eigentlich besser leben lässt als in unserer Heimatstadt Berlin. Die Zeit für eine endgültig befriedigende Antwort auf diese Frage blieb aber eigentlich nicht, weil wir Bernd trafen, der ausgerechnet jetzt in seinem Leben das starke Verlangen danach spürte, eine Frau kennenzulernen. Nun gibt es in der Uckermark aber leider keine Frauen. Also hatten wir uns zunächst gemeinsam auf den Weg nach Frohnsdorf gemacht, wo es angeblich eher möglich sein sollte, eine Partnerin für Bernd zu finden. Dass auf dem Weg von der Uckermark nach Frohnsdorf so ganz nebenbei die pulsierende Frauenmetropole Berlin lag und dass Jürgen und ich doch schon ein gewisses Quantum an Heimweh verspürten und dass Jürgen ein wenig Beziehungsstress mit seiner Quasi-Liaison Yvonne hatte, führte zu unserer Entscheidung, Bernd einfach mal die Hauptstadt zu zeigen.